Zauberkristall. Ja? Wirklich? Wir wissen sogar, wie ihr heißt. Ja, wissen wir. Aber wer ist denn der Dad? Und das Fritzchen. Und der Anton. Schnell wie ein Blitz.